نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دي أنت ليش سافر بشون دوج رجال الله سبحانه تلفنين فنوج annehmen. Und heute natürlich haben wir ein bisschen Zeit verloren, weil wir, ich hatte Probleme mit der Verkabelung von Internet. Aber inshallah, dann ab morgen versuchen wir regelmäßig den Unterricht weiterzumachen. Das wird so ungefähr 7:15, das heißt 18:45 Uhr, fangen wir mit dem Unterricht mit alle an. Bis die Zeit umgestellt wird, nach Umstellung der Zeit, dann fängt der Unterricht so ungefähr 19 Uhr an, inshallah, weil wir nach Isha dann Unterricht anfangen werden. Wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Das bedeutet Paradies oder Gärten der Tugend. Das heißt, diejenigen, die Tugendes tun und die tugendhaft sind. Die Tugend sind überhaupt, was sollten sie in der Religion machen und wie sie die Religion praktizieren sollten. Bab fil muhafadah ala al-a'mal. Qala Allahu ta'ala, alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utu al-kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. بارك الله فيكم. هذه الآيات، هذه الآيات كلها في باب أن الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى ولا يترك العمل، ولا يترك العمل، لأنه إذا حافظ على الأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه في الدنيا وسيجزيه خير الجزاء والثواب يوم القيامة. فذلك الإنسان يقتصد في الطاعة بحيث أنه لا يبالغ ولا يتشدد في الدين، ويحافظ على الطاعة، يحافظ على الطاعة، لأنه إن لم يطع الله سبحانه وتعالى ولم يحافظ عليها فسيعمل العمل مرة أو مرتين ثم سيترك ذلك العمل. أما هذه الآية: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فجاء فيها الكثير من الأقوال، كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ابن عباس وغيره، أن هذه الآية كانت عتاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بعد 4 سنوات، أي بعد 4 سنوات عاتبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب، أي لا يكون من أولئك كما اليهود نصارى قبل المسلمين من قبل، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لماذا تقسو القلوب. الإنسان إذا ترك الطاعات وإذا عصى الله سبحانه وإذا عصى ربه فإن القلب يقسو. ولذلك دائما عند المؤمن حالتان: الحالة الأولى أنه يعصي ربه فهذه المعصية تنكت في قلبه نكتة سوداء، أو أنه يطيع الله سبحانه وتعالى فتنكت في قلبه نكتة بيضاء، وهو على حسب عمله. فإذا عصى الله سبحانه وتعالى أكثر فإنه سيكون قلبه مائلا إلى السواد أكثر، أما إذا أطاع وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه ويطهر له قلبه. أي الخشوع أولا هو خشوع القلب، وإذا خشع قلب الإنسان فإن هذا سيؤدي بالإنسان إلى عمل الطاعة، أما إذا لم يخشع قلب الإنسان فإنه سيعجز ويتكاسل ويتأخر عن العمل، يتأخر وإذا تأخر عن العمل فالأعمال إما أعمال واجبة وإما أعمال مستحبة. أما الأعمال المستحبة إذا أتى بها الإنسان فهذه فسيجزى عليها، أما إذا لم يأتي بالعمل المستحبة فهو لم يعصي الله سبحانه وتعالى. أما الأعمال الواجبة إذا لم يأتي بها فإنه يعصي الله سبحانه وتعالى. والذي يترك الأعمال المستحبة سيقود الطريق به إلى أنه سيترك كذلك الأعمال الواجبة. لذلك يحرص الإنسان على العمل واجبا كان أو مستحبا كان، حتى لا يكون مصير هذا الإنسان كما الذين كانوا من قبل، أي أن الله سبحانه وتعالى أمرهم فتركوا العمل، ولما تركوا العمل كان حالهم أنهم فرقوا دينهم واختلفوا وتركوا دينهم وغضب الله سبحانه وتعالى عليهم ولعنهم ووعدهم بالنار والعياذ بالله. بارك الله فيكم. Bewahrung tugendhafter Werke oder Handlungen ist unser Kapitel. Allah, der Erhabene, subhanahu wa ta'ala, hat uns erzählt, im sinngemäß jetzt auf Deutsch übersetzt: Es ist nicht für die Gläubigen an der Zeit, dass sich ihre Herzen beim Gedenken Allahs und der Wahrheit, die ihnen offenbart wurde, demütigen, damit sie nicht wie jene werden, denen zuvor das Buch gegeben wurde. Doch die Zeit ging über sie hin und ihre Herzen wurden hart und viele von ihnen sind Frevler. Das ist in Surah 57, die Eier 16, Surah al-Hadid, die Eier 16. Man sollte versuchen, als Mu'min oder als Muslim, man sollte versuchen, die guten Taten zu bewahren und kontinuierlich die Handlungen praktizieren. Viele haben einen Fehler. Sie tun vielleicht in einer bestimmten Zeit sehr viel von guten Werken oder von guten Taten, bis sie zu einer bestimmten Zeit kommen, dass sie diese Tat oder diese Handlung, was sie immer gemacht haben oder was sie vielleicht manchmal übertrieben haben in dieser Tat, dass sie das Ganze verlassen. Eigentlich im Islam ist das geregelt. Und zwar, man sollte die Religion schrittweise lernen und schrittweise praktizieren. Schrittweise lernen, schrittweise praktizieren. Und da sollte man auch immer versuchen, die Taten, die man begeht, immer kontinuierlich zu praktizieren. Wenn man das nicht macht, dann wird man die Tat verlassen. Der Prophet Muhammad hat uns davon erklärt, dass jede Tat, was der Sohn Adams, das wird, was der Muslim macht, oder was jede Person macht, jeder Tag hat sozusagen einen Gipfel. Einen Gipfel. Und dann hat man sozusagen Ausruhezeit, weil man nicht immer das Gleiche tun kann. Wenn aber in dieser Zeit, in der man diese Ausruhe hat, Richtung Sunna praktiziert, dann ist man gerettet. Sonst hat man verloren. Diese Eier, die wir hier haben, ist es nicht Zeit für die Gläubigen, dass ihre Herzen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und dass sie hier, sagt man, demütigen. Ist es nicht Zeit? Diese Eier haben die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt. Sie haben uns das erklärt. Haben gesagt, das war eine Art Tadel an die Muslime damals. Nach 4 Jahren Islam. Nach 4 Jahren Islam hat Allah subhanahu wa ta'ala sie getadelt in diesen Wörtern. Ist es nicht Zeit, dass ihr überhaupt die Religion richtig praktiziert? Ist es nicht Zeit, dass ihr, dass eure Herzen demütigen? Ist es nicht Zeit, dass ihr den Islam praktiziert und dass ihr das verinnerlicht, was euch offenbart worden ist, und dass ihr nicht wie diejenigen werdet, die vor euch waren? Das sind Leute der Schrift, das wird unter anderem, passt auf, unter anderem die Juden und die Christen. Diese, sie haben Bücher von Allah bekommen, auch andere Nationen vor uns Muslimen. Das wird auch, das kann uns passieren, was anderen Nationen passierte. Sie haben das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, sie haben die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, Allah hat ihnen alles erklärt, aber ihre Herzen waren hart geworden oder gewesen, und deshalb haben sie die Taten, die guten Taten verlassen, und am Ende haben sie verloren. Das gilt auch für uns. Wenn unsere Herzen hart werden, dann werden wir nicht mehr agieren, nicht mehr wirken. Und wenn wir nicht mehr wirken, dann werden wir auch die guten Taten verlassen. Manche Leute denken, nein, das wird nicht so sein. Doch, das ist so. Und die Taten oder die Handlungen in unserer Religion sind zwei Arten eigentlich. Das wird ursprünglich, ja. Es gibt Pflichthandlungen und es gibt empfehlenswerte Handlungen. Jetzt in der Religion überhaupt. Also Pflichthandlungen, es gibt empfehlenswerte Handlungen. Ich rede im positiven Bereich, weil wir auch verbotene Handlungen auch haben. Aber ich rede nur jetzt, was man tut, was man praktiziert. Die Pflichthandlungen muss man vollziehen, muss man praktizieren. Und die empfehlenswerten Handlungen, wenn du willst, kannst du das praktizieren. Und wenn du willst, brauchst du das nicht. Aber eine Regel ist so, wenn man die empfehlenswerten Handlungen verlässt, dann wird man automatisch auch später die Pflichthandlungen auch verlassen. Weil das ein Weg ist, das ist schrittweise. Wenn man aber gute Handlungen begeht, die empfehlenswert sind, dann wird das bei ihm auch die Pflichthandlungen stärken. Und deshalb war hier so eine Art Tadel an die Muslimin. Ich meine, nach vier Jahren Offenbarung, was habt ihr erreicht? Was habt ihr getan? Wenn die Herzen hart werden, wird man nicht mehr praktizieren. Und wenn man nicht praktiziert, dann hat man selber verloren. Keiner wird für den anderen am letzten Tag Fürsprache leisten können, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt. Und keiner wird dem anderen helfen, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Hilfe subhanahu wa ta'ala bestätigt. Deshalb sollte man hier diesen Punkt verstehen. Willst du gut wird, weich wird, willst du, dass Allah von dir annimmt, dann versuche gute Taten zu begehen und versuche gut zu sein, gut zu wirken in deinem Leben. Willst du das nicht oder tust du das nicht, dann wird dein Herz hart und automatisch. Wenn das Herz nicht sauber und nicht rein und nicht weich ist, dann wird man automatisch auch gute Taten verlassen und dann wird man automatisch dann Sünden begehen. Und das ist die Antwort auch bezüglich der Frage, wenn man die Frage stellt, warum gibt es Muslime, die irre gehen? Warum gibt es Muslime, die sündigen? Warum gibt es Muslime, die sich an die Religion nicht halten? Das ist die Antwort dafür. Das hat schrittweise angefangen. Man hat gute Taten verlassen, man hat angefangen, Pflichttaten oder Handlungen zu verlassen und dann später fängt man an, Haram, das bedeutet Verbotenes, zu begehen und dann ist man verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وقال تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الله سبحانه وتعالى طبعا الآية هي مثل الآية التي قبلها، القصد مسألة طال عليهم الأمد، أي أن الله سبحانه وتعالى بعد موسى عليه السلام بعث الله سبحانه وتعالى، طبعا أنبياء كثير، ولكن بعث الله عيسى عليه السلام وآتاه الله سبحانه وتعالى الإنجيل وجعل، انتبهوا هنا النقطة المهمة، وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي قلوبهم ما كانت قاسية، ولكن ماذا فعلوا هم؟ ابتدعوا شيئا في الدين، ابتدعوا شيئا في دينهم وهو الرهبانية. قال تعالى ما كتبناها عليه، يعني الله سبحانه وتعالى ما كتب عليهم أنهم يترهبنوا، بحيث أن الإنسان ينقطع عن الدنيا انقطاعا تاما، وبالنسبة لهم أنه حتى ينقطع عن الزوجة وينقطع عن الولد وينقطع عن كل شيء، يعيش فقط للعبادة، وهذا ليس موجودا في ديننا، ولم يكتبه الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنهم ابتدعوا هذا الأمر، أي أتوا بشيء جديد في دينهم، ورغم أنهم ابتدعوه ما أعطوه حقه، لأنه ما يستطيع الإنسان أن ينقطع عن كل شيء في هذه الدنيا، أي أنهم مع طول الوقت عليهم، طال عليهم الأمد في الآية الأولى، مع طول الوقت عليهم غيروا دينهم وابتدعوا أشياء جديدة ولم يرعوها، لم يرعوا الدين، فكان مصيرهم هذا الذي نراه، ونسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Auch im Sinngemäß übersetzt, auch in Surat al-Hadid, die Aya 27, die nächste, dann ließen wir in ihren Spuren unsere Gesandten folgen und wir ließen ihnen Jesus, den Sohn der Maria, folgen und gaben ihm das Evangelium. In die Herzen derer, die ihm folgten, legten wir Güte und Barmherzigkeit. Das Mönchtum jedoch erfanden sie selber. Wir geboten ihnen nur, nach Allahs Wohlgefallen zu trachten. Aber sie befolgten unser Gebot nicht auf die rechte Weise. Denjenigen unter ihnen, die an unserer Botschaft glaubten, gaben wir ihnen Lohn. Aber viele von ihnen waren Frevler. Das hat auch damit zu tun. Pass auf, in der ersten Aya, das ist in Surat al-Hadid 26, das war, in der ersten Aya war das so. Allah hat ihnen das Buch gegeben. Allah hat ihnen die Offenbarung gegeben. Die Zeit war lang geworden. Das bedeutet, wir waren immer von der Quelle weiter entfernt. Und sie sind faul geworden mit der Zeit. Sie haben die Taten, die Handlungen nicht richtig praktiziert. Dann waren die Herzen hart geworden. Sie haben ihre Religion gespalten und sie sind gegeneinander geworden. Das dürft ihr auch nicht machen. An wen ist das? An die Gläubigen. Also ihr dürft nicht das tun, was die anderen getan haben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es war Musa alayhi salam und die Propheten vor ihm. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam. Isa alayhi salam gesandt. Damit Isa alayhi salam das weitermacht, was die anderen Propheten gemacht haben, indem Isa alayhi salam die Leute warnt vor der Hölle, indem Isa alayhi salam den Leuten zeigt, was richtig ist und was falsch. Allah hat ihm das Evangelium gegeben, Al-Injil. Und das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen, die Isa gefolgt haben, haben weiche Herzen gehabt und sie haben Barmherzigkeit in ihren Herzen gehabt. Pass auf jetzt. Aber nach der Zeit, das wird, die Zeit ist vergangen, die Jahre sind vergangen, dann haben sie ihre Religion nicht richtig praktiziert, indem sie etwas erfunden haben in der Religion. Das wird Bid'ah. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mönchtum ist eine Bid'ah, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sowas nicht sagte. Allah hat ihnen nicht gesagt, diese Solipat nennt man auch das, ja? Allah hat ihnen nicht gesagt, du darfst nicht heiraten, du darfst keine Kinder bekommen. Allah hat ihnen nicht gesagt, du sollst dich zurückziehen und mit keinem Kontakt haben und nur Bittgebet machen oder beten. Allah hat das nicht von ihnen verlangt. Sie haben das getan. Und sie haben dann dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat, nicht gefolgt. Dann haben sie natürlich ihre Religion vernachlässigt und sie haben Sünden begangen. Und als Beispiel hier sagte uns Allah subhanahu wa ta'ala, das ist dieses Mönchtum. Das heißt, das ist eine Warnung an die Gläubigen überhaupt. Wenn die Zeit vergeht und man wird entfernter von der Quelle sein, dann wird man sozusagen, da bekommt man Langeweile, wenn man immer das Gleiche praktiziert. Und wenn man Langeweile bekommt, dann will man was Neues haben. Was Neues war für die Leute, dass sie etwas erfunden haben. Bid'ah-mäßig. Was ist Bid'ah? Bid'ah ist, dass man etwas in die Religion einführt, was nicht von der Religion ist. Und man meint damit, dass man die Religion praktiziert. Aber das ist nicht der Fall, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns damit nicht befohlen hat. Deshalb, subhanallah, schaut mal, wie die Sache ist. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt den Gläubigen in der ersten Ayah, dass ihre Herzen, sie müssen versuchen, ihre Herzen weich zu halten und dass sie aufpassen, dass ihre Herzen nicht hart werden. Bei der zweiten Ayah, Allah bestätigt, dass diejenigen, die Isa a.s. gefolgt haben, Barmherzigkeit und weiche Herzen gehabt haben. Aber später, trotz dass sie das gehabt haben, haben sie sich später verändert. Das heißt, als Gläubiger musste man aufpassen, wenn man die Religion vernachlässigt oder wenn man faul wird in der Religion, dann kann man die gleiche Situation haben, wie diese Situation, die hier erklärt wird. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هي مثل بيت العنكبوت يعني الإنسان المؤمن بعد أن عرف الحق ورأى الحق لا يجوز له أن يترك ذلك الحق كما لو أنه بنى بيتا ثم يأتي ويهدم ذلك البيت فهي إما قيل أنها يعني في مثل البيت العنكبوت وقيل أنه مثل تلك التي يعني تسحر ثم يرجع ذلك عليها وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي دائما اعبد الله سبحانه وتعالى حتى طبعا يموت الإنسان لأنه ينتهي بذلك العمر. بارك الله فيكم. ده دي أندرن زواي آيات دي زند أوخ إن ديزم زنة und seid nicht wie jene, die ihr Gesponnenes wieder aufdrösselt, nachdem es zu einem festen Faden versponnen war, indem ihr eure Eide zum Mittel gegenseitigen Betruges macht, weil ihr meint, dass die eine Gemeinschaft der anderen überlegen sei an Zahl und Macht. Das hat wie die Spinne. Die Spinne, die macht, die spinnt ihr Netz. Und das ist immer nicht stark. Und das macht man dann weg. Oder eine Person, die versucht, was Gutes zu machen, aber durch die Sünden oder durch die Bidda, was man begangen hat, dann macht man das Ganze, was man aufgebaut hat, kaputt oder ruiniert man das Ganze. Du baust ein großes Haus und am Ende kommst du mit deinen Händen, du machst dein Haus kaputt. Das sagt man ja wie? Ja, das ist so in der Religion. Wenn du die Wahrheit erkennst und wenn du weißt, dass das die Wahrheit ist, wenn du das nicht praktizierst, dann machst du selber dich selber. Du ruinierst dich selber. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Das wird diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Die meisten Gelehrten sagen, die Gewissheit ist hier der Tod. Der Tod. Aber eigentlich, die Bedeutung ist mehr als Tod. Das bedeutet, solange du die Gewissheit hast. Und die Gewissheit natürlich bekommt man nach dem Tod. Weil in Dunya, sozusagen, man kann sich ändern. Du bist heute gläubig, morgen Allah Alam, du gläubig bist oder nicht. Heute tust du Gutes, morgen vielleicht tust du was anderes. Deshalb, das ist eine Warnung hier. Das heißt, wenn man nicht das Gute macht, und wenn man nicht weiter agiert auf dem richtigen Weg, dann kann es heißen, dass die Person alles verliert. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. يا أخوة, هذا من من من من الأمور الرائعة في دين الله سبحانه وتعالى, أي أن الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بشيء فوق طاقتنا. ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء لا نتحمله, إنما أمرنا الله بشيء نطيقه. لذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن المؤمن يكون ذكي بحيث أنه يأتي بالأعمال ولو كانت قليلة, أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل, ولو كان العمل قليل ولكن دائم خير من عمل كثير ولكنه منقطع. يعني مثلا يصلي مرة الليل يصلي 11 ركعة ويترك هذا شهرين ثلاثة ما يصلي, أيهما أفضل, أن يصلي ليلة في الشهر 11 ركعة أم يصلي في كل ليلة 3 ركعات في الشهر؟ أن يصلي في كل ليلة 3 ركعات خير له من أن يصلي ليلة واحدة 11, مع أنه 11 كثير. فذلك كانت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ديمة, هو المطر الذي يهطل ولو بقلة ولكن يدوم, وهكذا يكون عمل المؤمن. بارك الله فيكم. Den Hadithen ist Hadith Aisha. Da hat sie erzählt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gemocht hat, dass man etwas praktiziert, das wird vom Guten natürlich, und dass man das kontinuierlich das macht. Immer. Und nicht verlässt. Pass auf, das ist wichtig in unserer Religion. Da sollten wir das als Regel lernen. Weil viele von uns, die denken, man kommt auf einmal und macht viel, dass dies gut ist. Nein, das ist nicht so. Sondern in unserer Religion, wenn du langsam, schrittweise und kontinuierlich machst, ist besser als schnell, spontan, viel auf einmal und dann hörst du auf. Beispiel habe ich gegeben. Eine Person sagt, ich möchte in der Nacht beten. Kommt man wachtet, schläft ein bisschen, kommt, steht in der Nacht auf, 11 Rak'a, lang, sehr lang, 2-3 Stunden Gebet. Am nächsten Tag ist man müde. Da will man arbeiten, da will man in der Nacht machen, sagen wir, ich bin müde. Da macht man nicht mehr. Bis 3-4 Monate. Aber wenn man sagt, ja, sagt, einmal habe ich 11 Rak'a gebetet, 2 Stunden, das war so schön. Der andere kommt und sagt, Alhamdulillah, seit drei Monaten, stehe ich jede Nacht und bete ich nur 3 Rak'a für Allah subhanahu wa ta'ala. Welche Tat ist besser? 3 Rak'a kontinuierlich zu beten ist besser als diese auf einmal spontan. Deshalb, das ist die Sache. Der Prophet Muhammad hat immer die Taten, die waren bei ihm kontinuierlich. Und wenn sie auch weniger sind, als was man da denkt. Weil manche Leute, die haben gesehen, der Prophet macht nicht viel. Haben sie gedacht. Aber sie haben das nicht verstanden. Und wir Menschen, wir müssen das verstehen. Subhanallah, das ist auch Psychologie in unserer Religion. Das wird schrittweise, langsam und immer ist besser als etwas, was du einmal machst, dann verlässt du das, nach ein paar Monaten, ein paar Jahren noch wieder machst. Und so kannst du auch, so wird es dir nicht langweilig. So wird es dir nicht langweilig, wenn du langsam machst und schrittweise und kontinuierlich. Aber dir wird das langweilig sein, wenn du viel übertreibst. Und dann auf einmal stehst du vielleicht vor einem Problem oder in einer Prüfung und du weißt nicht, wie du dann weiter machst. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال الحديث 57 بعد 100 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل الحديث رواه الإمام مسلم سبحان الله طبعا هنا بارك الله فيكم من نام عن حزبه يعني شيء يقرأه من القرآن هو القرآن 60 حزب في 30 جزء والإنسان يحاول أن يقرأ القرآن إذا استطاع كل 3 ليالي مرة ليس أقل من ذلك ما يجوز يا أخوان يقرأ القرآن في يوم واحد كله إنما في 3 أو في 10 أو في 30 أو في أكثر المهم يكون له حزب شيء من القرآن يتلوه من الليل هل هذا مربوط بالصلاة أم لا؟ طبعا أفضل أن يصلي من الليل ويقرأ القرآن يعني مثلا أنت تريد أن تقرأ القرآن كل شهر مرة فتقوم من الليل كل ليلة جزء من القرآن 30 ليلة فتجمع بذلك بين الأجرين أجر الصلاة وأجر قراءة القرآن طيب فمن نام عن حزبه من الليل يعني يريد هو معتاد انتبه هو معتاد أن يقرأ شيء من القرآن فنام لمرض لوجع أو كذا فيقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فإذا فعل ذلك الفجر هنا يقصد الصبح الفرض إذا فعل ذلك فيكتب له كأنه قرأه من الليل هذا بسبب أنه نام عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك سنة يريد يقوم من الليل أو يريد يصلي ولكن نام عن الصلاة أو كان مريض أو ما استطاع فإنه يصلي هذه الصلاة فيما بعد إذا ذكرها أو إذا استيقظ إذا كان قرآن يتلوه من الليل فإنه يفعل ذلك بعد صلاة الصبح، وهذا فيه الحث على المداومة على الخير، الحث على المداومة على الخير، لأن الخير يعوض، يعني هو يريد أن يقوم من الليل فيعوض ذلك من في النهار. فذلك إذا يحاول المسلم بارك الله فيكم أن يقوم من الليل وقرآن الفجر أو صلاة الليل، يا أخوة هذه من الأمور العظيمة، من الأمور العظيمة بالنسبة لي المسلم، ليست واجبة، انتبهوا، ليس واجب على الإنسان أن يقوم الليل، ولكن على الأقل ولو بركعة واحدة هي ركعة الوتر تعتبر له قيام الليل. بارك الله فيكم فندم، حديث دم حديث عمر رضوان الله عليه، عمر بريكت ده جزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت wenn jemand verschlafen hat so dass sein sechstes des Korans sechstel des Korans Hizb heißt das, oder ein Teil davon nicht rezitieren konnte und er holt es zu einer beliebigen Zeit zwischen dem Morgengebet und dem Mittaggebet nach, dann wird ihm dies angerechnet wie das Rezitieren in der Nacht. In Sahih Muslim ist dies Hadith. Das heißt, eine Person hat die Regel, Koran zu rezitieren, in der Nacht. Der Koran hat 60 Hizb. 60 Hizb. Und der Koran hat 30 Kapitel. Und ein Kapitel besteht aus zwei Hizb und ein Hizb aus verschiedenen Suren. Wer jede Nacht, übrigens aber, hier bevor wir das weiter erklären, man darf nicht den Koran weniger als 3 Tage lesen. Du darfst nicht den Koran voll an einem Tag lesen. Oder 2 oder 3. Mindestens muss das über 3 Tage sein. Nicht weniger als 3 Tage. Weil jemand kam zum Propheten, der hat ihm gesagt, ich möchte viel Koran lesen, ich möchte den Koran innerhalb 3 Tage lesen. Der Prophet sagt ihm, nein, 10. Erstmal, das war ein Monat, dann 10 Tage, dann hat der Professor gesagt, 3 Tage, nichts weniger. Deshalb diese Überlieferungen, dass manche Gelehrten den Koran in einer Nacht gelesen haben oder in einer Rak'a und sowas, die sind alle nicht authentisch. Die sind alle nicht authentisch. Und wenn sie authentisch wären, dann hat man etwas gegen die Sunna hier gemacht. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, nicht, dass man das falsch versteht. Eine Person sollte einen Teil vom Koran jeden Tag lesen. Ein Muslim sollte immer das Buch Allah subhanahu wa ta'ala einen Tag, wenn auch wenig ist. Wenn man das nicht geschafft hat in der Nacht, dann kann man, angenommen du hast verschlafen, du warst müde, du konntest nicht, du hast vergessen, dann kannst du das am Tag lesen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir den Lohn geben, aber unter einer Bedingung. Unter einer Bedingung, dass man immer Koran in der Nacht gelesen hat. Erstens. Zweitens, besser ist, dass du dies mit Gebet verbindest. Du betest und du rezitierst Koran dabei. Beides zusammen. Dann bekommst du Lohn für das Gebet an sich selbst und Gebet auch, dass du viel Koran gelesen hast. Deshalb immer versucht man, einen Teil vom Koran zu lesen. Sagt man ja, ich kann nicht so viel oder ich kann kein Arabisch. Was kann man machen? Dann kannst du hier versuchen, was du vom Arabisch hast, und du versuchst zu lesen, auch wenn das in einer Übersetzung wäre. Inshallah bekommst du da viel Lohn. Da seist du sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir deinen Lohn nicht sozusagen weglassen. Das ist nochmal ein Beweis, dass der Muslim die Taten kontinuierlich praktiziert und versucht immer zu machen, wenn das auch wenig ist. Normalerweise die Nacht, das hat 5 oder 6, 7 Stunden oder manchmal 10 Stunden hat die Nacht. Man kann theoretisch mehr als ein Hizb lesen. Aber es wird von unserer Religion von uns nicht mehr verlangt, als wir verkraften können, als wir aushalten können. Aber wenig etwas. Und deshalb, wenn man eine Raka'a oder drei Raka'a in der Nacht betet, dann gilt das als Gebet in der Nacht. Wuttergebet, das gilt. Aber jeder muss natürlich wissen und bestimmen, wie er das macht. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. dann kritisiert hat, dass jemand in der Nacht immer gebetet hat und dann hat er das verlassen. Das werden wir inshallah das nächste Mal werden die Teile erklären, weil ich jetzt sehe, dass wir Isha-Zeit haben. Wir haben das in einer Minute. Zwei noch, Hussein, ja? Ja. Zählt er aufgrund das Erlernen der Sur oder nur das Rezitieren, wenn ich die Sur schon kann? Erlernen ist Rezitieren und Rezitieren ist Erlernen. Das heißt, angenommen, du stehst in der Nacht auf und du liest Koran, um Koran auswendig zu lernen und zu studieren, dann gilt das für dich auch als Lesen. Das ist hauptsächlich die Handlung an sich selbst. Die Handlung heißt Koran lesen. Willst du auswendig lernen? Okay. Willst du zum Beispiel einen Vortrag vorbereiten? Okay. Willst du die Regeln der Rezitation lernen? Okay. Hauptsächlich, das kommt in diesem Bereich. Man liest Koran. Ja? Und natürlich, man sollte, wenn man den Koran liest, dann sollte man auch verstehen, was man liest. Natürlich, das ist für euch jetzt, für die Brüder und Schwestern, hier auch im Internet haben wir Schwestern. Wenn man Arabisch nicht kann, dann kann man den Koran nicht so gut rezitieren. Aber ich sage euch nur im Voraus, denkt nicht auch, dass die Leute, die Arabisch können, dass sie Koran gut lesen können, ja. Das ist ein sozusagen ein Teil des Wissens und ein, das ist mit Lernen. Das kommt nicht so einfach. Weil Rezitation des Korans, das ist nicht, wie manche denken, das ist wie ein Buch zu lesen. Das ist nicht so. Es gibt Regeln und das sollte man lernen. Deshalb empfehle ich jedem, der zum Islam zum Beispiel, der konvertiert zum Islam oder jeder junge Muslim, dass er Koran lernt, wie man das gut rezitiert. Das wird am letzten Tag in der Waagschale gewichtig sein. Am letzten Tag. Jede Buchstabe 10 Hasanat. 10 Hasanat. Jede Buchstabe 10 Hasanat. Du sagst Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 190 gute Taten. Was wollen wir mehr? Subhanallah. Schaut mal, was wir von Ajr hinter unserem Rücken tun. Möge Allah uns bewahren. Na. Wenn wir das jetzt auf Deutsch lesen, wird das auch gegen Buchstaben? Das zählt aber nicht so. Das zählt als Lernen, das zählt als Wissen. Aber das zählt nicht als eine Buchstabe zum Beispiel, du sagst, angenommen auf Deutsch und, dann bekommst du 100, nein. Ja, ich verstehe schon, das zählt nicht, aber das zählt für dich als Wissen und übrigens, Wallahu A'lam, ich meine, ich habe jetzt, nicht, dass man mir sagt, ja, komm, du holst etwas Neues in der Religion, ich mache keine Bid'ah, aber ich denke, eine Person, die Arabische Sprache nicht kann und die versucht, Koran richtig zu rezitieren und zu lernen, diese Person und zu verstehen, diese Person, Allahu A'lam, bei Allah subhanahu wa ta'ala, bekommt eine große Belohnung. Ich denke, die Belohnung theoretisch sollte mehr sein als eine Person, die schon die Sprache kennt und die Regeln kennt. Und es gibt so ein Hadith, es gibt so ein Hadith. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Mahiru bil-Quran ma'a-safrat al-Kiram al-Barara, das wird mit den Engeln. Und derjenige, also derjenige, der gut Koran rezitiert, ist mit den Engeln. Derjenige aber, der Koran rezitiert und der versucht, das zu machen und das ist für ihn schwer, der bekommt zweimal Lohn. Zwei. Nicht einmal, zwei. Aber heutzutage, wenn wir Koranunterricht machen und wir sagen, lies, wenn er schlecht liest oder nicht gut liest, und der wird korrigiert, der schämt sich, das nächste Mal kommt er nicht mehr. Das ist ein Zeichen, dass das nicht für Allah war. Das ist ein Zeichen, dass die Person nicht für Allah gelernt hat. Weil wenn das für Allah ist, dann soll er froh sein, dass er Fehler macht und dass er das richtig lernt. Und man kann nicht von Anfang an alles haben. Dass man alles vom Lernen hat, es ist niemals möglich. Ja, Al-Insan, إذا تعلم وأخطأ إذا كان العمل لله سبحانه وتعالى. ما قلت والله أنا ما لا أريد أن آتي لأنه رأيناها كثيرا. نجلس نتعلم القرآن لما تقول له خطأ عيد معلش عيد. أولا بكل حرف تعيده تأخذ عليه 10 حسنات. اثنين بكل كلمة تعيدها تأخذ مرتين أجر مرتين مو مرة مرتين. فقل لك والله هكذا فضحوني أمام الناس معناته لم يكن هذا معناه أن الأمر لم يكن لله. أفضل تفضح أمام الناس ويوم القيامة تكون مع الملائكة وبالقرآن ترقى يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية أو آخر كلمة تقرأها من كتاب الله. فليقل الناس ما يقول ولكن يوم القيامة ترقى خير لك من أنك ما ترقى يوم القيامة. لكن انتبه الإنسان لهذا. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نكتب مال ما هم في إن شاء الله بيتا مت حديث 58 بارك الله فيك. بس كيت أخ قيام الليل بس كيت أخ ديس مال بس كيت نكتب مونتاك موغن بارك الله فيكم بنيش دابن. Es kann sein vielleicht dass morgen alle nicht dabei sind, aber kommt zum Unterricht inshallah. Morgen machen wir weiter, bi'izni ta'ala, mit Subul al-Salam. Das ist ein bisschen kompliziert. Morgen fangen wir mit neuem Kapitel. Das ist Kitab al-Buyu'. Das bedeutet, morgen reden wir über Handel im Islam. Unsere Religion regelt für uns auch, wie wir handeln, ne? Wie wir kaufen, wie wir verkaufen, was kaufen wir, was verkaufen wir. Was ist das? Und zur Zeit von Umar ibn al-Khattab, einer, der handeln wollte auf dem Markt, der durfte nicht handeln, bis er solche Themen gelernt hat. Wisst ihr warum? Weil wenn man das nicht richtig lernt, dann wird man Fehler begehen oder wird man Sünden begehen und dann haben wir nach ein paar Jahren Markt, was mit Sünden ist und was mit Zinsen ist und was mit Haram ist und so weiter. Aber wenn man das gelernt hat, da weiß man ja. Ich gebe euch nur ein Beispiel dafür. Im Islam, man darf nicht vor dem Markt stehen. Man darf nicht vor dem Markt stehen und erwartet auf die Leute. Wenn sie von außerhalb kommen, darum nimmt man eine Person bei der Seite, bevor die Person auf dem Bazar ist und da kauft man ihm draußen und dann nimmt das er selber und er verkauft das. Man darf das nicht. Das heißt, Talaqqi al-Rukban. Aber schaut mal heute, wenn ihr zum Automarkt geht oder geht zum Gemüsemarkt oder sowas, dann seht ihr, wie die Lage ist. Weil man das nicht gelernt hat. Weil man das nicht gelernt hat. Es gibt bestimmte Sachen, die man heute kauft und verkauft. Eigentlich, das darf man nicht. Aber man macht das automatisch, ganz normal. Zum Beispiel, du darfst nicht einen Schein gegen Geld verkaufen. Es gibt zum Beispiel heutzutage die Brüder und Schwestern, die Asyl beantragt haben. Die bekommen Scheine für Essen. Ja? Dieser Schein. Bonat heißen das? Ja. Bonat heißen die. Die nehmen das, das steht zum Beispiel Essen für 20 Euro. Der geht zu jemandem und der verkauft das für 10 Euro. Das ist Haram, das ist pure Riba. Das ist 100% Wucher, weil du Geld gegen Geld tauscht. Du darfst zum Beispiel, es gibt manche, die verkaufen Dollar alt mit Dollar neu. Wisst ihr das? Es gibt auf Dollar ein Bild von Abraham Lincoln, was groß ist, und ein Dollar, was klein ist. Was klein ist, ist neu. Und was groß ist, ist alt. Und ein Cent ist der Unterschied. Und deshalb, wenn du 100 Dollar gibst mit dem kleinen Bild, dann bekommst du 101 Cent sozusagen oder 10 Cent von dem anderen oder 100 Dollar von dem anderen. Manche verkaufen das, das darf man nicht. Auch wenn der andere einverstanden ist. Natürlich. Ich darf dir nicht Gold geben und du gibst mir Gold. Wenn ich deins haben will. Ja. Du willst auch meins. Dann verkaufst du deins und dann kommst du und kaufst du von mir. Zum Beispiel, ich habe Gold und du hast Gold. Dein Gold ist neu, mein Gold ist alt. Okay? Ich habe 10 Gramm, du hast 20 Gramm. Dein Gold ist neu, 20. Und mein Gold ist alt. Das alte Gold in manchen Ländern ist teurer. Dann kommt er und sagt, okay, ich gebe dir 10, du gibst mir 20. Das ist purer Riba, Wucher. Und es gibt andere Sachen noch. Wie man kauft, wie man verkauft, mit Versteigerungen und sowas, das werden wir inshallah besser erklären. Ich habe noch eine kurze Frage. Wie ist es denn, wenn ich jetzt das Handy kaufe, 20 Euro und morgen verkaufe ich mit 25 Euro? Kein Problem. Aber du darfst nicht zum Beispiel, jetzt ich sage dir, Ramadan, ich möchte ein Handy kaufen. Du sagst mir, okay, ich habe für dich ein Handy. Ich sage dir, wie viel? Du sagst mir, 20 Euro. Oder 25 Euro, Entschuldigung. Du hast das Handy noch nicht gekauft. Und du machst mit mir Vertrag. Und dann gehst du, kaufst du das Handy für 20 und du kommst am nächsten Tag und du gibst mir das Handy für 25. Du hast hier etwas verkauft, was dir nicht gehört. Aber das ist doch mein Geld. Ich weiß schon, das andere ist klar. Du kaufst ich kaufe von dir ein Handy für 20 Euro, ich verkaufe das an Elias morgen für 50 Euro. Das ist Handel, das ist erlaubt 100%. Aber gesprochen ist das. Nee, aber davor, ich kaufe das von dir, ich verkaufe Elias, bevor ich das von dir gekauft habe. Nee, sie rufen mich an und sagen, okay, aber ich brauche ein Handy, ja, und sowas. Hast du sowas? Ja, ich weiß, dass jemand das gekauft für diese deutsche Preise, dann gehe ich hin, wo ich das. Den gleichen. Nee, zum Beispiel 20 Euro gekauft. Und du machst 5 von dir, das darfst du nicht machen. Darf man nicht. Natürlich. Dann hast du Zinsen. Der darf auch nicht sagen, der hat für 15 gekauft, der will du wirklich kaufen. Nee, aber Allah weiß, was deine Nia ist. Das wird, du darfst nicht etwas verkaufen, bevor du das gekauft hast selber. Das heißt, ich kann dir nicht solche sagen, zum Beispiel, komm, Achi, ich verkaufe dir, zum Beispiel, ich verkaufe dir die Uhr von Ramadan. Die Uhr von Ramadan gehört nicht mir. Ich kann das nicht verkaufen. Ich kaufe erstmal seine Uhr und dann verkaufe ich dir, okay. Das wäre dein Besitz. Richtig. Und wie ist das mit Besitzübertragung und sowas? Das werden wir lernen. Am Mittwoch, barakallahu fikum, machen wir Koran. Und ich empfehle euch, dass ihr an Koranunterricht teilnehmt. Mindestens bekommt man Lohn. Lohn. Willst du keinen Lohn? Du sitzt und du bekommst Lohn. Und du lernst etwas. Ich bin ein bisschen harter Lehrer, weiß ich. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala. Donnerstag, nee, das ist Benaji nur. Donnerstag. Machen wir inshallah Aqida, machen wir weiter mit dem Tawhid. Und Freitag, dann machen wir Sira, bi'idhni ta'ala. Für die Brüder und Schwestern im Internet, inshallah, wir haben 10 Minuten jetzt, oder 5 Minuten Verspätung, deshalb wollen wir jetzt beten. Für die Brüder und Schwestern im Internet, ihr könnt eure Fragen an die Admin schicken, wir machen heute, inshallah, Fragerunde. Aber wollt ihr hier bleiben zur Fragerunde? Mal sehen, vielleicht oben mache ich das allein. تبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ميقال الله سبحانه وتعالى فنمين فنوش أنيمن سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.